Warum gibt es Arme und Reiche? Hat eigentlich noch niemand bemerkt, wie ungerecht es ist, dass so viele Menschen hungern, während andere in schönen Häusern wohnen, die voll sind mit Ritterburgen, Echthaarpuppen, Legosteinen, Computern und Markenklamotten? Einige sind gegen alles versichert. Gegen Feuer, zu frühen Tod oder Fahrradklau. Manche kommen sogar als Queen auf die Welt. Andere wissen dagegen morgens nicht, ob sie tagsüber genug zu essen bekommen. Reichtum bedeutet Überfluss. Und Armut heißt, einen leeren Bauch zu haben. Das stimmt und stimmt auch wieder nicht. Ein und derselbe Mensch kann in einem Land zu den Armen und im anderen zu den Reichen gehören. Denn arm und reich sind nicht überall auf der Welt gleich. In einer Hinsicht ähneln sie sich jedoch. Nicht nur Reichtum, auch Armut ist vererbbar. Manche erben von ihren Eltern Millionen, andere nichts als Elend oder schlechte Aussichten. Warum nur sind die Besitztümer auf dieser Welt so ungleich verteilt? Dagobert Duck, Bill Gates und die Königin von England sind reich, sehr reich. Der eine sammelt Geld, um darin zu baden. Der andere hatte eine geniale Geschäftsidee und arbeitete sich mit aller Macht hoch. Die dritte hat ihre Kronjuwelen mit all den daran hängenden Schlössern und Ländereien geerbt. Alle drei haben mehr Geld, als sie jemals ausgeben können, selbst wenn sie sich jeden Tag ein neues Auto bestellten und alle Freunde zum Essen einladen würden. Daran erkennt man, wie reich sie sind. Auch wenn sie gerade keinen Cent im Portemonnaie haben, sind sie es. Bargeld ist für sie gar nicht so wichtig. Sie bekommen in den Geschäften ohnehin alles, was sie wollen. Die Rechnung geht an den Buckingham Palace, sagt die Königin dann. Bill Gates muss nur seine Visitenkarte zücken und schon tönte sie ihm überall entgegen. Jawohl, Mr. Gates. Dürfen wir Ihnen ein kleines Geschenk des Hauses verehren, Mr. Gates? Beehren Sie uns bald wieder, Mr. Gates. Königinnen und Milliardäre haben so viel Geld, dass sie außer den üblichen Alltagsdingen auch locker einen Wolkenkratzer, eine Mondrakete oder eine Insel in ihre Einkaufswagen legen könnten. Und sie bekämen an der Kasse immer noch Geld heraus.